Telekom-Fernsprecher Sanderstraße 23 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein eine Krackelei mit Edding, die hier auf den Fernsprecher aufgetragen wurde, mit der Aufschrift Terrorist Türkei raus, Barbar Türke Toku durchgestrichen Tukur. Ansonsten außer einem Halteverbotsschild mit der Aufschrift Umzug 12.11.2007 von 7 bis 18 Uhr auch im Parkhafen B entladen, ein Aussteigen frei und einem Hundekothaufen, der hier hinter dem Fernsprecher geparkt wurde, sowie 4 Vespa-Motorrollern, die hier nebeneinander auf dem Bürgersteig geparkt sind. 2 schwarze Modelle, ein silbernes und ein rotes. Hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahai.